Седьмой урок. Siebente Lektion. Ausflug. Am Abend. Welche Jahreszeit haben Sie besonders gern? Ich glaube den Frühling. Im März ist bei uns schon richtiger Frühling. Die Bäume und Sträucher werden grün. Alles blüht auf. Es duftet so herrlich. Im Mai steht die Natur in voller Pracht. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich hier gestanden, mein Sehnen und Verlangen. So heißt es bei Heine. Ja, ja, eben. Und die Frühlingsmüdigkeit? Und der Vitaminenmangel? Und das schlechte Wetter im April? April, April, er weiß nicht, was er will. Nein, das ist nichts für mich. Ich habe den Sommer gern. Im Juli oder im August habe ich gewöhnlich Urlaub. Wir verreisen immer. Voriges Jahr waren wir an der Ostsee. Zuerst zelteten wir am Strand. Dann waren wir in einem Ferienheim. Wir haben die Zeit gut verbracht. Der Sommer ist mir zu heiß. Ich ertrage die Hitze nicht. Ich fahre auf Urlaub im Winter, gewöhnlich ins Gebirge. Schlitten fahren, rodeln, Schlittschuhlaufen, Skifahren. Sind Sie ein guter Skifahrer? Das gerade nicht. Aber Übung macht den Meister. Ich möchte mal auch den russischen Winter erleben. Er soll da ganz schön kalt sein. Sie sollten sich einen Pelzmantel, eine Pelzmütze und Filzstiefel besorgen. Das Richtige bei 30 Grad unter Null. Du meine Güte! Für mich ist der Herbst am schönsten. Ja, goldener Herbst. Die stillen Tage im Altweibersommer. Es ist so angenehm frisch und kühl. Da komme ich in Schwung. Ich empfinde Unternehmungslust. Auch bei trübem Wetter im Spätherbst? Wenn es regnet? Da lässt es sich gut arbeiten. Oder man macht es sich zu Hause gemütlich. Man sitzt am Kamin und draußen regnet es in Strömen. Gerade wie wir es jetzt tun. Und wie wäre es mit einer Landpartie übers Wochenende? Wir haben es immer wieder aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir müssen auch die Umgebung kennenlernen. Wenn das Wetter gut wäre, würde ich gern ins Freie fahren. Aber bei dem Wetter, ohne mich. Ich habe den Wetterbericht gehört. Die Wettervorhersage ist günstig. Es wird sonnig und warm. Tageshöchsttemperaturen etwa 25 Grad. Auf die Meteorologen ist kein Verlass. Warum müssen wir schwarz sehen? Meinetwegen. Ich bin kein Spielverderber. Wo soll es hingehen? Wir müssen unser Reiseziel bestimmen. Es soll ein stilles Plätzchen sein. Ich stelle es mir so vor. Wir liegen im Gras, am Ufer eines Flusses oder eines Sees. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. Keine einzige Wolke am Himmel. Es duftet nach Blumen und Heu. Haben Sie denn eine Fantasie? An Ihnen ist ein Dichter verloren gegangen. Ich würde gern im Walde spazieren gehen. Beeren pflücken, Pilze suchen. Ich würde gern etwas besichtigen. Eine Festung, ein Schloss oder so. Ich kenne einen Ort. Wir können das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir fahren nach Svinigorod. Wie kommen wir hin? Mit der Bahn oder mit dem Bus? Wann fährt der Zug? Am besten, wir fahren mit dem Zug 8.30 Uhr. In einer Stunde sind wir an Ort und Stelle. Ich fahre mit dem Wagen und nehme die Damen mit. Und jetzt ran ans Packen. Bitte denken Sie an Ihr Badezeug. Soll ich meine Luftmatratze mitnehmen? Ja, wir können sie gut gebrauchen. Und mein Kofferradio? Das gerade nicht. Das können wir entbehren. Denken Sie an Ihre Kameras. Es gibt bestimmt schöne Motive. Und nehmen Sie doch etwas Warmes mit. Ein paar wollene Sachen. Schals, Jacken, Socken, Pullover. Am Abend kann es kühl sein. Wir drücken den Daumen, dass das Wetter gut ist.